Kriegsberichte, Einsatzzug bei Heeresgruppe Mitte, Bericht der Leutnant Megalein. Aufnahme in der Festung Breslau am 1. März 1945. Festung Breslau. Ich stehe am Brennpunkt der Kämpfe dieser Tage. Im Süden der Stadt, in der Nähe des Hindenburgplatzes. Ich blicke eine dieser Straßen entlang, in der nun der erbitterte Häuserkampf Tag und Nacht ohne Pause tobt. Rußgeschwärzt von den Bränden, die über diesem Stadtviertel nun seit Tagen liegen, in das der Feind von Süden hier eingedrungen ist und von dem aus er sich immer weiter in die Stadtmitte hineinfressen will, mit Flammenwerfern, mit Packunterstützung, mit Artilleriemassierung. Klemmen sich die Grenadiere, die Volkssturmmänner, die Hitlerjungen hier hinter die Fenster, schießen aus den Kellern, huschen über die Straßen, und versuchen, den Feind hier mit allen Kräften, mit allen Mitteln und in einem fanatischen Kampf aufzuhalten. Drüben, am Hindenburgplatz, da steigen jetzt neue Rauchpilze auf und Flammen schießen empor. Hat er eben eine Salve der Artillerie hineingesetzt und vor einer Stunde eine Serie der Salvengeschütze, die er hier aufgefahren hat, der brennendes Lichterloh jetzt hoch. Tief in den Kellern, da sind die Gefechtsstände der Kompanien, der Bataillone hier. Stündlich in der Abwehr neuer Angriffe des Feindes, der hier den Stoß nach dem Stadtkern erzwingen will, stehen unsere Grenadiere, Volkssturmmänner und Hitlerjungen in einem das letzte forderten Häuser- und Straßenkampf. Unter Rauch und Feuer und stärkster Artilleriewirkung halten sie in fanatischem Kampfgeist die Häuser, die heute die Hauptkampflinie im Süden der Festung Breslau sind. Es geht in diesem Kampf da hier vor uns nicht um Häuserblocks. Diesen Begriff als engeren Kampfraum gibt es für den Regimentskommandeur dieses hier im heroischen Kampf stehenden Regiments nicht. Es geht um jedes einzelne Haus. Ein in dieser Form und Härte, trotz so vieler Häuserkämpfe in anderen Städten dieses Kriegs, doch einmaliger Kampf. Da eilen die eingedrungenen Sowjets durch die Kellerdurchbrüche in die Nachbarhäuser, stürmen dort die Treppe hinauf, um die oberen Stockwerke zu gewinnen, um aus ihnen die Straßen mit ihren Waffen zu beherrschen. Dann geht der Kampf nicht mehr um die Häuser, dann spielt er sich ab Wohnung für Wohnung. Erbittertster überhaupt denkbarer Nahkampf auf Treppenfluren zwischen Schlaf- und Wohnzimmer und Küche. Ein Kampf, dessen Waffen die Handgranate und die Maschinenpistole sind. Was da vor uns brennt und uns den Rauch in die Augen beißend bei jedem Windstoß hertreibt, die Häuser da unmittelbar vor uns, es sind die Wohnstätten deutscher Familien, oftmals die Wohnung der Verwandten und Bekannten, der hier kämpfenden Soldaten und Volkssturmmänner. Aber vor solchem Kampf auf Leben und Tod und angesichts des Entscheidungskampfes um die Existenz überhaupt, da versinken solche Gedanken vollständig.